sammeln Verschiedenes. Sammeln Sie mal Blumen auf der Wiese oder sammeln Sie Bären im Wald oder sammeln Männer Frauen oder sammeln Kinder Spielsachen. Es ist irgendein gewisser Drang zu dieser Vollständigkeit. Wenn ich mal eines habe, will ich ein zweites dazu haben. Also das ist nur prinzipiell mal zum Sammeln. Und bei Rudolf Leopold war es tatsächlich so, dass er als Kind zum Beispiel gerne Schmetterlinge gesammelt hat. Nur war es ihm dann leid, sie also umzubringen und aufzuspießen. Aber die Schönheit der Schmetterlinge hat ihn unglaublich gefesselt, wie denn überhaupt sein Auge, sein ganzer Vermerk auf Schönheit, auf Ästhetik, auf besondere visuelle Sensationen ausgerichtet war. Also er ist zum Beispiel sehr viel auf Berge gestiegen und hat immer gesagt, ich gehe nicht aus Sport auf Berge, sondern aus Schaulust. Wenn ich da oben stehe, welche Blicke habe ich da? Ich fahre gerne in der Eisenbahn, ich schaue gerne hinaus. Also es kommt bei ihm sicher zusammen ein erbbedingtes Sammeln, es kommt bei ihm die Schaulust zusammen.